Deutsch YouTube ist wirklich kacke, ehrlich gesagt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Heutiges Thema ist Serien-Downer, also Dinge, die für uns eine Serie kaputt machen, und damit nehmen wir jetzt nicht Dinge wie schlechte Charaktere oder schlechte Storytelling, nein, eher so kleinere Sachen, vielleicht auch ein paar subjektive Sachen, Dinge, die einfach auf einen Schlag eine Serie zerstören können. Zu Gast sind heute Igeljäger. Hi. Und Lixor. Hallo. Und Asen ist im Geiste auch anwesend, aber nur im Geiste. Wenn vielleicht wir Glück haben, kommt er noch dazu. Vielleicht hat er sich aber nochmal hingelegt zum Schlafen. Ja. Wir werden seine Ausflüge in die Visual Novel Szene vermissen. Ja, kommen wir zum Thema Seriendowner. Also, wir können es ganz einfach machen. Jeder nennt einen Seriendowner, den er so hat. Wenn Igeljäger anfangen möchte. Klaro. Also ich habe jetzt nicht nur vielleicht einen, ich hätte vielleicht sogar zwei. Und das erste, was eigentlich wahrscheinlich ziemlich bekannt sein sollte und wahrscheinlich auch viele mit übereinstimmen, ist Fanservice, würde ich mal sagen. Weil teilweise, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Show gesehen, die wirklich so gut ist, dass wenn weniger Fanservice vorhanden wäre, dass es dann besser wäre. Aber es ist schon meistens ein ziemlich großer Faktor, wenn einfach die Kamera ständig in einem perfekten Winkel zu Arsch und Titten irgendwie sein muss und all dem ganzen Kack. Und dann, das gibt mir ziemlich guten Grund, meistens auch ziemlich leicht irgendwie Dinge zu finden, über die ich mich lustig mache, wenn ich über den Anime rede, weil das ist, der Anime sozusagen verlangt danach, dass die Leute sich darüber lustig machen, weil wer nimmt das wirklich ernst und wen arouse das wirklich? Also also alles, was über 15 ist, sollte da, glaube ich, nein sagen. Ja, also ich. Oder irgendwie musst du Shows sehr attraktiv machen für 15-jährige Kids. Einerseits das, ich finde halt einfach, also Fanservice, oder sagen wir mal lieber edgy, weil Fanservice ist ein weiter gefasster Begriff, also der schließt ja auch Gore und sowas mit ein. Aber edgy ist halt sowas, sag mal, je mehr edgy eine Show hat, desto weniger Inhalt im Prinzip. Das ist so, weil wenn du halt keine anderen Qualitäten hast, musst du irgendein Verkaufsargument haben, so. Exakt. Und es gibt Fälle, sag ich mal, wo ich es tolerieren oder ignorieren kann, also. Ja, wenn die Show halt dafür gemacht ist, aber. Ja, also ich fand zum Beispiel Tasugare Otome Cross Amnesia fand ich tolerierbar. Das war jetzt nicht so, es war halt einfach nicht so extrem, dass es, sag ich mal, einen wirklich großen Faktor eingenommen hat. Es war halt da. Und es hätte auch weg sein können, aber es war jetzt nichts, wo ich irgendwie gesagt hatte, oh, nee, weg. Oder Natsuno Kanojo Exisu zum Beispiel, das war auch okay, aber da hatten halt beide Animes immer noch Qualitäten, sag ich mal, die es gut gemacht haben oder zumindest sehenswert. Ja. Du hast ja auch Fanservice in Filmen beispielsweise, die jetzt verhältnismäßig gut sind, wie zum Beispiel Evangelion, die Rebuild-Movies. Die Filme sind nicht schlecht. Ja, die sind nicht schlecht. Aber der Fanservice stört extrem. Vor allem hast du da wirklich Marty, heißt die im Lila Plachsuit, ne? Der Pink, Charakter, ja, Pink, Lila, wie auch immer. Der Charakter kommt da rein und alles, wofür er gut ist, sind Boob-Shots und Panty-Shots nicht mehr, aber halt so, wo du sie von hinten siehst und Boob-Jingle und sonst was. Ja. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, glaube ich, weil das ist, glaube ich, auch einer so der Aspekte, die bei dem Rebuild-Film, vor allem beim zweiten Teil, extrem auffielen. So. Ja. Das nimmt auch halt irgendwie. Im dritten Teil. Ja, im dritten Teil ein bisschen weniger. Dafür hatte man eben halt mehr Yaoi-Klavier-Szenen. aber halt Fanservice oder halt Edgy insgesamt ist wie so eine Art Hilfeschrei des Anime, irgendwie verkaufstechnisch erfolgreich zu sein, obwohl es halt das Material an sich selbst nicht schaffen würde. Zumindest, das ist sozusagen eine Art Kapitulation halt des Writers oder des Directors. Und sozusagen geben die damit zu, dass sie alleine nur mit dem Writing halt nichts erreichen können. Quasi, hey, schaut mich an, schaut mich, weil ich brauche Geld. Ja, ich finde, es gibt durchaus Beispiele, wo es jetzt zum Beispiel Gurren Lagann ist so ein Beispiel, wo du auch edgy und Fanservice mit drin hast. Aber das ist jetzt nichts, sag ich mal, was die Immersion des Animes irgendwie bricht Ja. oder so. Das ist halt einfach, es passt einfach zum Stil des Animes in dem Sinne. Oder Black Lagoon ist auch sowas, hast du ja auch einfach AVD halt sehr sexy angezogen ist, aber es passt halt einfach zum Anime und hast halt oftmals andere Animes, die versuchen ernsthaft zu sein. Also Beispiel Akame ga Ja. Kill zum Beispiel und dann hast du halt halbnackte Frauen und dann, naja, nee, funktioniert halt nicht. Jeglicher Wert, den der Anime irgendwie ernst haben möchte, den verliert er dadurch. Aber ich finde auch, man sollte irgendwie den Unterschied dazwischen sehen, ob jetzt ein Charakter einfach nur leicht bekleidet ist und halt wie die Kamera immer positioniert ist, wenn dieser Charakter auf dem Bild ist, weil Ja, definitiv. da gibt es große Die Kamera Unterschiede. macht einiges aus bei sowas, das stimmt. Ja, und Jiggle Physics auch. Was vielleicht so mein zweiter Gripe wäre mit Dingen, die ich nicht mag, wäre höchstwahrscheinlich Gore, wenn es nicht nötig ist. Kurz gesagt, wenn etwas sehr edgy ist. Und ich glaube, das beste Beispiel, das ich momentan habe dafür, ist bei God Eater. Ich meine, bis dahin konnte ich den Anime zwar nicht komplett ernst nehmen, aber ich konnte immer noch schauen, ohne mich dabei wegzuschmeißen. Aber als dann plötzlich dieses Monster irgendwie einen Haufen unschuldiger Passanten einfach aß und deren Körper platzen dabei wie Wassermelonen und das Blut landet auf dem Hauptcharakter und der ist voll rot, komplett. Da haben ich und Markus wir haben uns einfach weggeschmissen für 2 Minuten, haben nur gelacht darüber. Das war einfach zu komisch. God Eater ist aber jetzt zum Beispiel, das wahrscheinlich viele nicht kennen. Elfenlied funktioniert Ja, wahrscheinlich genauso Elfenlied, gut als ja. Beispiel. Ja, die kann man eigentlich gut auch, halt. Das ist auch genauso wie mit dem Edgy ist es an sich einfach wie so eine Art Hilfeschrei, so unser Writing, unsere Charaktere, unsere Story, bla bla bla, sind nicht gut genug und deswegen müssen wir irgendwie dramatisch rüberkommen mit viel Blut und trauriger Musik und dramatischen Kamerawinkeln, schreienden Charakteren und noch mehr Blut. Das ist einfach echt für mich, da muss ich echt so lachen. Also, das ist für mich ein No-Go. Ja, Gore funktioniert für mich, wenn ein Anime Gore sein will, Ja. dann funktioniert es als Gore-Anime oder Ja, als aber. Gore-Film, aber als normaler Film mit Gore oder als so normaler Anime mit Gore funktioniert das halt nicht, weil es auch wieder so ein Ding mit der Ernsthaftigkeit, weil Menschen zerplatzen halt nicht in tausend Teile oder Ja, so. wenn du da ernsthaft sein willst, dann musst du das echt auch im humanen Maß benutzen. Naja. Kannst jetzt nicht sagen, der Mensch hat jetzt auf einmal 200 Liter Blut, die wir im ganzen Raum verteilen. Yes. Weil so funktionieren Menschen nicht. Und als, sag ich mal, Positivbeispiel zu nehmen, ist dann zum Beispiel Shinsekai Yori, wo das dann halt einfach, es funktioniert einfach in der Welt so gut, dass du das dann, sag ich mal, rechtfertigen kannst. Und es ist jetzt halt auch nicht so übermäßig ständig eingesetzt, sondern es ist halt, ja, Das sinnvoll reduziert, eingesetzt. genau, pointiert einfach eingesetzt an Momenten, wo es passt, wo es Sinn ergibt und wo es, sag ich auch mal, wichtig ist, das zu zeigen. Exakt. Und Shinsekai ist eigentlich dafür bekannt, auch sehr subtil zu sein. Deswegen, wenn es dann passiert, sticht es sehr raus. Eben, das ist halt einfach, es ist, naja, es ist nicht Schockeffekt, sondern es ist halt einfach, ich sag mal, die positive Variante von Schockeffekt. Es ist, ja, wie auch Clever immer, eingesetzt. genau, ist einfach clever eingesetzt, sowas. Ein anderes Beispiel, wo ich jetzt immer so dran denken auch, muss, auch in Verbindung mit Fanservice, ist Daughters of Minamoseme, wenn ihr das kennt. Nee, sagt mir gerade Ja, das nichts. ist im Prinzip, es ist Torture Porn. Also, es hat teilweise echt coole Momente, gegen Ende wird sehr seltsam und weird, Hatte das nicht aber Arcada reviewed? Ah, okay, dann kenne ich's. ja, es ist so eine OVA-Reihe. Es hat halt echt teilweise coole Momente und coole Ideen, also zum Beispiel so Augmented Reality so in der Folge. Aber also die ganzen Dinge, die es, sag ich mal, hart machen sollen, musste nicht unbedingt sein. Aber interessant, also das war so ein Ding, wo ich drüber nachgedacht habe, ob Anime, warum sollte Anime das machen oder so Gore oder auch Fanservice, muss denn das sein? Und wenn man das dann halt einfach mit normalen Filmen vergleicht, ist es halt, sag ich mal, normal. Es ist jetzt auch nicht anders wie in dem zum Beispiel Game of Thrones oder so, wo es dann auch so besonders blutig oder halt einfach mal ein bisschen Sex Sells reingehauen wird. Aber das hast du in jedem Medium. Eben, also deswegen fand ich das, es ist halt für das, was es sein will, okay, aber es will halt nicht wirklich gut sein. Das ist so der Knackpunkt. Warum sollte man auch gut sein wollen? Ja, genau. Aber eine Frage, die sich daran anschließt, vielleicht, wenn man jetzt eine Folterszene hat, wie würdet ihr die denn so inszenieren, dass es dann nicht gore und edgy ist, sondern aber trotzdem noch seine Wirkung erzielt? Das ist immer so eine echt interessante Frage. Ich würde einfach die Szene halt, ich würde einfach das Result der Szene halt zeigen und was die Charaktere irgendwie denken mit einem inneren Monolog oder einfach nur deren Reaktion zeigen und irgendwie darauf hinweisen, was passiert sein könnte mit vielleicht irgendwie Wunden oder was weiß ich, was da alles passiert, sodass man sich irgendwie teilweise was Schlimmes vorstellen kann, aber nichts Schlimmes gezeigt wird. Das würde ich so sagen, ist eine gute Mischung aus irgendwie edgy, Torture Porn und Subtilität. Ja, Oder was sagt das ihr? finde ich schlecht. Das hatte Bob Samusai in seinem Rainbow Review, glaube ich, auch erwähnt. Das habe ich nicht geklaut, von ihm sei ruhig. Ja, da gab es ja irgendwie die Szene, wo die irgendwie ein Ding in den Arsch geschoben bekommen haben oder so. Eine Glasröhre oder irgendwas Ja, sowas. und das wurde da halt wirklich gezeigt und sonst was. Oder war das so? Auf jeden Fall meinte er dann, das hätte man auch anders machen können, indem man dann irgendwie nur die Szene zeigt, wie die reingehen und dann wieder rauskommen und alle halten sich am Hintern, weil es wehtut und sonst was. Ja. Quasi so, dass man sich denken kann, okay, da ist irgendwas passiert, aber man muss jetzt das nicht unbedingt zeigen, damit die Zuschauer sich denken, boah, das ist so schlimm. Ja, und das soll teilweise, also ich habe Rainbow nicht gesehen, aber es soll echt einen großen Teil der Episode in Anspruch genommen haben, nur diese Szene zu zeigen. Ja. Also Ja. ich finde bei solchen, sag ich mal, Folterszenen, ich glaube, das Optische ist gar nicht so wichtig, sondern eher der Ton. So. Also wenn du so Leute schreien hörst, ich glaube, das ist viel unangenehmer, als wenn du halt da Blut spritzen siehst, wenn es gut gemacht Ja. ist. Ja. Aber halt, dann ist es auch wieder der Fall, so, wie lange wird das gezeigt? So, wenn da jetzt einmal kurz geschrien wird, okay, aber wenn da wirklich jetzt 2 Minuten lang jemand brüllt, dann cringe ich eher. Das mit dem Torture hat Tokyo Ghoul ja auch toll gemacht, ne? Also. Ja. Die Das hat letzten sehr viel zwei Sinn gemacht. Folgen. Wie viele Episoden war das? Die Die letzten zwei letzten der ersten drei, Staffel, meine oder? ich. Drei, zwei? Zwei, Also drei das Folgen, irgendwie Finale. sowas. Das Finale auf Wo er jeden ihm Fall. einfach jedes Mal wieder die Hände abschneidet und die Füße und sonst was. Und hey, ich bringe jetzt einfach noch Menschen um, weil ich's kann. Und du darfst entscheiden, wen. Das Ja, das Schöne war ja, dass es dann auch noch Edgy. zensiert war, ne? Das ist, also ich meine, also wenn Tokyo Ghoul wenigstens nicht zensiert gewesen wäre, könnte ich den Anime noch irgendwo respektieren im Sinne von, okay, es ist halt Splatter, Gore und so, aber du siehst es ja nicht mal. Das ist ja das Absurde dran. Und wenn du edgy sein willst, dann solltest du es auch nicht verstecken. So. Eben, also. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie viel Uhr das da lief. Ich weiß ja gar nicht. Das kann auch sein. In Ja, der ich glaube. Blu-ray wurde es ja auch entfernt. Ja, das ist die Art und Weise, wie es zensiert wurde, ist ja auch ein bisschen Ja. lachhaft teilweise. Da wurden halt einfach die Farben invertiert, so. Ja, oder Das macht die Szene viel weniger brutal. Oder das halbe Bild war einfach schwarz. Naja, besser als das, was Terraformers gemacht hat. Paint-Kreise. Echt Das ist jetzt? auch nicht schlecht, ja. Ich habe Terraformers nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie es zensiert worden Ich ist habe und dann drei ist Folgen es. gesehen, das haben wir genug. Boah, das war furchtbar. Tja. Teilweise haben die einfach wirklich einen geraden, einfach wirklich so die Hälfte des Bildes mit einem schwarzen Balken voll gemacht Oh, und ich das sah sehe es aus. gerade. Oh ja. Sieht gut aus. Ja, hochlebe die Zensur. Aber das hätte auch ohne die Zensur nicht großartig besser abgeschnitten, also, das ist eine Shitshow. Ja, noch eine andere. Also, findest du es dann im Gegenzug auch problematisch, sag ich mal, wenn kein Blut gezeigt wird? Also, so ein Beispiel, sag ich mal, wo mir das aufgefallen ist, war Phantom Requiem for the Phantom, wo es halt wirklich, da ist quasi kein Blut geflossen und das war halt steckenweise wirklich sehr seltsam. Da wurde ein Charakter einen Kopfschuss verpasst und dann, okay, dann war der Teppich sauber oder so ein Zeug. Fand ich das einfach unpassend in dem Sinne. Ich verstehe schon, was du Und das halt meinst. passend machen. Du Ja. kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt alles komplett voll mit Blut, sondern halt so, wie es auch, keine Ahnung, realistisch wäre. Einigermaßen realistisch Also, zumindest. ja. Weil wenn sich jemand das Gehirn rauspfeift, dann spritzt nicht überall das Blut herum. Weil wenn dann überhaupt läuft was hinten raus, aber ansonsten spritzt da nicht viel. Aber ich muss das jetzt auch nicht großartig noch genau beschreiben. Es ist halt, wie bei allem subtil zu sein, ist hierbei, glaube ich, hier das maßgebliche Wort. Aber auch nicht zu subtil, halt. Mittelding. Ja, oder halt, wenn dann extrem, aber sonst sich zurückhalten, wie bei Shinsekai Yori. Yes. Ja, in Maßen. Das ist Wenn, da mache ich einfach mal weiter. Meine so Serien-Downer, also etwas, womit ich gar nicht klarkomme, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist halt Fremdscham. Fremdscham sehen, das ist sowas. Ich kann einfach damit nicht umgehen. So, sowas das. wie Vater Mote. Ja, wollte ich auch gerade Ja, nennen. so, es ist einfach. Das ist, da verkrampft sich mein ganzer Körper. So, und dann muss ich Ja. entweder muten oder ich muss wirklich abbrechen. Das Weil ist als. es ist Das ist einfach genau nicht das. erträglich. Das ist wahrscheinlich, als würdest du eine Mindcon-Compilation schauen. Ja, das ist halt wirklich der Urbegriff von Cringen. Aber das Schlimme ist ja, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich da irgendwie mit identifizieren können und sonst was so. Boah, die ist Ja. so wie ich. Gerade bei Watamote. Oh. Diese Leute haben dann auch NHK nicht gesehen, was das Ganze bisschen besser da, also nicht bisschen, sondern Welten besser darstellt. Umwelten besser. Um Universen besser. Ionen besser. Was Ja. ich mich aber immer dann frage, ich meine, wenn du Fremdscham empfindest, dann hast du ja irgendwo auch eine, sag ich mal, Verbindung zum Charakter. Ist das dann, soll ich denn das jetzt als gut nehmen oder soll ich sagen, das ist toll oder sowas? Ich finde das irgendwie sehr problematisch, das dann so vorzuverurteilen. Auf einer subjektiven Ebene kann man das natürlich irgendwie gut finden, aber kommt immer darauf an, wenn es wirklich jetzt extrem fremdschämende Momente sind, dann sollte man sich eventuell eher die Frage stellen, ob das auch wirklich so gut ist, sich damit identifizieren zu können. Vielleicht sollte man dann eher an sich etwas arbeiten, weil wer sich mit dem Charakter von Watamote identifizieren kann, sollte definitiv irgendwas machen, damit das nicht so bleibt. Und höchstwahrscheinlich sind diese Menschen auch im Alter von 12 bis 15, weil kein erwachsener Mensch kann sich's leisten, so, sag ich mal, antisozial zu sein. Und das ist echt teilweise, also ich mag das Wort nicht eigentlich in letzter Zeit mehr, aber autistisch ist es dann eher schon, als jetzt irgendwie, weil Menschen sind einfach soziale Wesen, man kann nicht komplett antisozial sein, man kann nicht plötzlich keinen Atem mehr haben, wenn man mit Leuten redet. Das ist wirklich irgendeine Art von Symptom, das man behandeln sollte. Aber ich meine, du musst dich ja nicht mal wirklich mit dem Charakter identifizieren müssen, um da irgendwie Fremdscham zu empfinden. Ich denke mir dann wahrscheinlich eher so, Ja, das sind ja das ist so, die Leute, die wie sich ja dann nicht damit bescheuert das identifizieren. ist. Was? Die Leute, die sich ja nicht damit identifizieren, haben ja das den Fremdscham. Also die Leute, die sich damit identifizieren, die lachen es und sagen, haha, das ist ja wie ich. Und bei Watamote ist, glaube ich, einer der Anime, Comedy-Anime zumindest, bei denen ich am wenigsten gelacht habe. Da hast du wahrscheinlich mehr bei Edgy-Anime gelacht. Yes. So eine zweite Sache, die ein bisschen daran anschließt, ist so Overacting. Das finde ich auch furchtbar. Also, Attack on Titan? ja, nee, Attack on Titan ging noch. Ja. Obwohl es auch, also Ich hab meinen Stift fallen gelassen! ja, das ging, sage ich trotzdem noch. Es war grenzwertig, aber was so das Idealbeispiel ist, so das Finale von Clannads erster Staffel, so da habe ich gemutet, weil das konnte ich einfach nicht. Ich meine, es ging um fucking Theaterauftritt und die Eltern schreien da rum, als ging es um Leben und Tod. Die Szene, das war, oh nein. Ist doch so bewegend. War Nee. echt unglaublich. Los, mach das jetzt! Und es geht Also. teilweise auch echt mit Melodramatik Hand in Hand. Ja, und Und deswegen habe ich auch die zweite Staffel Melodrama nicht ist gesehen. auch was ich ganz Ja. schrecklich. Ja, dazu kommen wir ja bald zu dir. Ich glaube, das kannst du auch gut nennen. Ich glaube, jeder von uns mag keine Ja. Melodramatik hier, oder? Oder mag hier jemand Angel Beats? Ja, schwierig. Also ich würde es nicht hier sagen, also ich finde es keinen guten Anime, aber ich respektiere ihn für das, was er gemacht hat, sage ich mal so. Melodramatik hast du ja auch in Anohana wie sonst was. Gerade am Ende, wo Ja. sie dann auf einmal alle am Heulen sind und da einfach sechs Kinder stehen, die es rumschreien und sonst was. Ja, Und das ich weiß viel zu nicht, wie man lange das gezogen. grausig finden kann. Ich habe mir eher darüber Gedanken gemacht, warum das jetzt so ist, wie es ist, weil eigentlich hat es keinen Sinn gemacht. Weil irgendwie werden Leute von dem Ende wohl geblendet, weil es ja so Ja, grausig ist. das Angel Beats, das ist auch so, das ist ja unlogisch hoch 10. Was so, also, es macht überhaupt keinen Sinn, es ist so unglaublicher Bullshit. Da auch Aber ja. in Hibike hatte man das jetzt auch letzte Season, wo die da irgendwie vorgespielt hat und dann hat sie gesagt, nee, ich spiele doch nicht oder so und die Freundin sitzt im Publikum und fängt an zu heulen. Oh, das war schlimm. Ich meine ja, eine der Charaktere, die Schwarzhaarige, die war ja sozusagen Melodrama der Charakter, weil die einfach heulte, weil deren Schule nicht irgendwie in die nationalen Meisterschaften kam oder so. Und ich so, oh Gott, War schlimm. oh nein. Tja, du hast einfach bloß keine Emotionen. Du bist einfach Ach, du kalt, bist Herzen. ein Schwein. Danke. Wieso weinst du nicht? Das ist so eine traurige Szene. Da Hast du finde kein ich ihn. Mitgefühl? Nein, Da da ich den finde Charakter. ich. Das war buchstäblich die erste Szene, die man von dem Anime sah. Ja. Da finde ich das viel besser, wenn du das irgendwie so hast, dass es auch realistisch ist, das, was traurig ist. Zum Ja. Beispiel in Non Non Biyoshi, da gab es doch diese Folge, wo sie eine neue Freundin, also Senge, das kleine Mädchen, hat eine Freundin gefunden und die war dann nicht zu Hause, weil die wieder nach Hause gefahren ist halt von ihrer Oma. Ja, okay, um das kurz. Und dann so. Ah. Ja, das war ja, an sich war die gesamte Episode darauf aufgebaut, dass die halt eine Ja. neue Freundin kennenlernt und mit der halt Dinge macht und findet raus, die haben einige Dinge gemeinsam und bla bla bla. Und dann geht die einfach, halt diesen paar Tage haben die miteinander rumgehangen, haben viel Spaß gehabt. Und dann am Ende der Episode ungefähr geht sie halt wieder zum Haus und fragt so, hey, ist sie da? Und dann so, nee, die sind, sie ist wieder nach Hause gefahren, weil die sind hier nur zu Urlaub gewesen. Und das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie traurig wäre auf. Also es ist jetzt nicht so traurig, dass jetzt zum Es Beispiel Renge ist, irgendwie ja. heult. Es ist halt Das so nicht, subtil aber. gemacht. Hey, sorry. Es ist trauriger, wie wenn du da 20 Kinder hast, die alle rumschreien und sonst Ja. was. Einfach, weil es realitätsnäher ist. Exakt. Es ist realitätsnäher. Renge heult sich nicht die Augen aus, sondern Ja. die reagiert halt irgendwie kurz mal mit Stille, schaut so an und geht dann halt mit einem geknickten Kopf wieder nach Hause. Das ist viel besser als Melodrama. Ja. Und vor allem ist es auch überhaupt keine großartig musikalisch unterspielte Szene. Das ist halt Oh einfach. ja, Nicht mal das ist immer das. so eine Sache, also das ist ja nicht nur in Animes so, sondern auch in vielen Filmen, wo dann halt so eine traurige Szene, da muss jetzt noch ein Geigenorchester rein und Oder oh, Pianomusik oh, ganz das, genau, leise. das ist noch schlimmer. Oh. Ja, und das, Also, weil. ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber Naokus Lächeln, Nee. das ist also, ist ein japanischer Film, glaube ich, sehr dramalastig, muss nicht unbedingt jedem gefallen, weil es ein sehr auf Atmosphäre bauender Anime ist. Aber da hast du halt auch so, also die Anfangsszene ist, wo sich jemand im Auto umbringt, also mit dem Schlauch. Also du Okay. siehst, wie er das alles präpariert, aber du hast keine Musik dazu, sondern das ist alles stumm so. Und du hörst halt einfach nur, wie er da rumwerkelt und das Auto halt präpariert und dann sich da reinlegt und stirbt quasi. Und das finde ich, das ist einfach so eine viel krassere Wirkung, als wenn du da noch mit, Ja. was weiß ich, deinem ganzen Orchester Das wäre rumposaunst. Auf jeden Fall. das also so wie ich mir die Szene jetzt vorstelle, klingt wirklich traurig, aber wenn ich dann jetzt wirklich traurige Musik dabei hätte, würde ich es schon fast lustig finden im Gegensatz dazu. Ja. Also, so dieses Overacting und Melodrama, ich finde, das haben halt Animes stärker als Realfilmserien, weil du da halt auch einfach mehr über die Stränge schlagen kannst. Ja, und vor allem, da viele Anime auch eher halt auf Teenie Publikum halt damit, soll ich sagen, abspielen und die halt eventuell etwas emotionaler sind. Die denken halt nicht, sondern fühlen, ja. Ja. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied beim Schauen von Anime. Ich bin ja über so ein Melodrama-Anime quasi reingekommen, über Black Rock Shooter, was halt, es ist, ich mag den Anime immer noch, aber ich sehe, dass er eigentlich ziemlich shitty ist. Ich mag die Idee, ich mochte die Umsetzung, aber eigentlich ist es schon, war Ich konnte nicht nicht so mal eine gut. Folge zu Ende schauen. Ja, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, ich mag den Anime trotzdem. Aber das ist auch so ein Fall von extrem Overacting und Melodrama und so. Ich Oh meine, boy. die schneiden sich irgendwie die Haare ab, weil keine Ahnung warum. Einfach so mit dem Unterricht. Im Unterricht natürlich. Ja, irgendwie Kunstunterricht und die schneiden sich irgendwie die Haare ab oder so. Ich weiß, ich hab's nicht mehr so Die im Genauen wollte im ein Kopf. Kunstwerk mit ihren Haaren machen, Ja, hallo? wirklich. Die hat irgendwelche Armbänder aus ihren Haaren dann geflochten oder sowas. Alles Oh, okay. das sind nämlich ein paar Edgelords aus meiner Schulzeit. Oh, aber die haben halt nicht ihre Haare geschnitten, sondern ihre Arme. Das war zu gut. Ja, also das muss nicht sein, denke ich. Also so, was Ja. Drama aber allgemein angeht, viele, also ich bin ja kein Drama-Freund, also so Drama, Anime oder Fernsehserien oder Filme, das packt mich meistens von der Prämisse nicht. Und das Hauptproblem ist, dass die meisten Drama, Anime, Filme, was auch immer, die geben mir nicht das Gefühl, dass es bei dem Drama um wirklich was geht irgendwie. Ja. Weil das am Ende wird alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und da ist alles wieder in Ordnung. Es war gar nicht so schlimm. Da kommt es halt auch darauf an, wie du Drama jetzt definierst. Sowas wie Evangelion kannst du auch als Drama bezeichnen. Oder Ja. Welcome to the NHK, und das ist unglaublich gut umgesetzt bei denen. Ja, aber das sind halt dann auch wirklich Dramen, die Leben und Tod beinhalten. Und bei Teenie-Dramen in der Schule, da cringe ich meistens auch noch. Teenie-Drama ist dann wieder was ganz anderes. Yes. Etwas, was mich unglaublich aufregt tatsächlich, ist dieses Zikadengeräusch. Also dieses, was seit Neon Genesis Evangelion dasselbe ist. Das ist mir erst einmal dort aufgefallen und ich habe kurze Zeit später habe ich Serial Experiment Lane geguckt, was das auch unglaublich oft eingesetzt hat. Und seitdem, du kannst es nicht mehr ausstellen, wenn du das hörst, du merkst sofort, okay, es ist wieder dasselbe Sample und sie spielen es schon wieder seit einer Minute lang durch. Und das ist, also wenn ich Zahlenbewertung machen würde, würde jeder Anime zack, eine Note tiefer fallen, so, weil es einfach, das finde ich so schlimm. Das ist einfach so furchtbar. Unnötig vor allem, weil, ey, ist es so schwer, wirklich irgendwie so ein paar Zikaden aufzunehmen oder so? Ist das wirklich das Problem? Ja, aber ich denke mal, die denken sich einfach, warum sollten wir es machen, wenn wir schon die perfekte Sample dafür haben? Ja, das ist das Problem. Das ist einfach Faulheit, sag ich mal so. Ja. Das ist einfach nur Faulheit und es zeigt, wie wenig Liebe, sag ich mal, in so einem Anime steckt dann. Aber wie gesagt, schon vor dem Podcast habe ich erwähnt, dass es eventuell auch einfach eine Hommage an Evangelion sein kann und jeder spielt darauf auch Das ab. ist alles tiefgründiger, als man Ja. denkt. Ja, alles ist eine Hommage an Evangelion, genau. Naja. Ja, warum denn auch nicht? Ja, stimmt, warum eigentlich Das wird nicht? einfach nur noch mehr zeigen, wie sehr Evangelion die Anime-Industrie geprägt hat. Ja, an sich müssten eigentlich die wegen diesen Zikaden-Sample noch ein Punkt mehr bekommen, weil Evangelion-Anspielung. Genau. Ja, nee, also das ist sowas. Also es gibt Fälle, wo sie das Sample so ein bisschen variieren, also ein bisschen umschneiden oder halt ein bisschen im Tempo verändern, was halt erträglicher macht, aber das ist halt wirklich die meisten, die klatschen das einfach so drauf und das ist sowas, nee. Also das reißt mich immer jedes Mal Das aus der ist Sache so raus. wie bei Sitcoms dieses Lachgeräusch, was die da Oder haben. wie der, wie heißt der Wilhelmsschrei oder sowas. Das ist ungefähr, das ist. Das habe ich lustigerweise, wie vieles im westlichen Medien verwendet wird, habe ich das, glaube ich, noch nie im Anime gehört. Was den. Den Wilhelmsschrei. Ah, ich Lustigerweise. kann mich irren, aber ich weiß es jetzt nicht so genau, ob ich den schon mal gehört habe, aber ich glaube, es ist eher so ein westliches Ding. Ja, weil ich habe, also als ich den mal bei einem StarCraft 2 Trailer gesehen hatte, gehört hatte, da war ich schon echt so, hä, passt das überhaupt da rein? Warum? Ja, das ist auch so ein ganz furchtbarer Running Gag, so. Ja, das ist aber, wer lacht darüber noch? Ja, aber ich sag mal so, der Unterschied ist, der geht vielleicht eine Sekunde, das Zikadengeräusch geht mindestens 4, 5 Sekunden und dann fängt es nochmal von vorne an und nochmal und nochmal und nochmal. Also. Ja. Das soll einfach die Einsamkeit und Stille symbolisieren, ja. Das ist Ja, in alles viel Japan. zu deep. Ach nee, also das ist sowas. Na, Da habe never. ich. Lustigerweise fallen mir gar nicht so viele halt Anime an, die. Also wenn wir bei uns jetzt irgendwie in der Nähe von Wäldern gehen, dann ist ja das, was man meistens immer hört, Vogelgeräusche, und das ist eigentlich Ja. relativ selten. Also in Anime. Wir sollten ein Anime mit Vogelgeräuschen machen. Komm, wir editieren einen kompletten Anime, so dass das statt Zikadengeräusche Vogelgezwitscher hat. Oh, das wäre tatsächlich mal ganz lustig. Und die Leute Das denken sich dann, oh richtig. Gott, die Leute haben extrem Autism. Ja, vor Oder allem einfach nur Langeweile. mitten in der Megacity Tokio erstmal irgendwelche exotischen Vögel aus dem Urwald. Wir nehmen die Autogeräusche raus und machen Vogelgezwitscher rein. Genau. Und dann am Was besten hätte noch so ein was? paar Paviane oder sowas. Wenn die genau die ganzen Leben, also die ganzen Bürger so, die, wenn du im Hintergrund siehst, wie die reden, so dieses Brabbelgeräusch, das wird halt durch Pavianlaute ersetzt und sowas. Ist ja von was das Seite. Ja, Das also, hätte Stil. ja, das ist auf jeden Fall, nee. Also, dieses Zikadengeräusch, ich hasse es so sehr. So sehr, sehr. Aber genug von mir. Mich stört das, um ehrlich zu sein, nicht, gar nicht mal so sehr. Das ist halt auch sehr subjektive Sache. Ja, Lixor, du hast noch deine Ja. offen. So ziemlich das, was jeder Shonen macht. Und zwar, wenn der Hauptcharakter irgendwann schreit, ich möchte stärker werden, weil halt. Weil ich meine Freunde beschützen will oder meine Eltern. Nee, Eltern beschützen sie nicht. Oder irgendwer, der mir am Sprechen. Herzen liegt. Und das ist unglaublich. Ja, Und. das hat aber auch meistens damit zu tun, dass der Shonen an sich kacke ist. Aber ja, ich verstehe Ja, schon. das schon, aber teilweise hast du echt so Shows, da denkst du dir, oh, die war bisher ganz okay. Aber dann kommt das einmal vor und ich könnte die Show an die Wand werfen. Das ist unglaublich. Beziehungsweise abbrechen. Ja. Ja, aber Verständlich. meistens, wenn bevor der Charakter sagt, sieht man das aber meistens schon von einer Meile aus, dass Ja, der natürlich sieht man das, aber wenn in er die es dann auch Richtung noch geht. ausspricht, dann Ja. ist es vorbei. Yes. Ähnlich gut ist der Satz mit ich werde dir nie verzeihen oder so. Oh, Ja. das sind so richtig Ja, schlechte. also Nee. das ist sowas. Ich meine, du liegst, weiß ich, liegst am Boden und vor dir ist der Bösewicht. Du sagst, du wirst ihm nicht verzeihen. Warum sollte ihn Ja. das irgendwie interessieren? Ja. Da Das reden ist die erstmal 5 Minuten. genau, das ist tatsächlich einer mit, glaube ich, mit der einzigste Punkt, den ich an Brilliant in Darkness gut fand, dass der Bösewicht geantwortet hat, mir das scheißegal. So, das ist Ja. der einzige Punkt, wo ich sage, da, okay, das macht der Anime richtig. Aber sonst hat der Anime auch alles falsch gemacht. Ja, also das ist, ja, Holy braucht man shit, nicht zu überreden. du hast was Gutes gefunden zu diesem Anime, also einen guten Punkt. Das ist wirklich schon analytische Meisterleistung, weil ich habe das sogar vergessen. Ich habe es wahrscheinlich, den kompletten Anime habe ich einfach verdrängt und damit ist die Szene auch rausgegangen. Ja, das war auch brauchen wir jetzt nicht drüber reden, Ja. braucht die Ist Aufmerksamkeit nicht. vom Elfenliedschreiber und ist schlechter als Elfenlied. Ja, Also, und das ist eine das sagt Meisterleistung. genug. Ich fand den Vergleich von mit Anime Snob ganz cool und so, warum er erklärt hat, warum Elfenlied besser ist als Brunhilde. Ich Ja. fand, war ganz cool, wie er das gemacht hat. Kann man empfehlen. Ja, also solche Sätze, ich finde, das Problem sind die Sätze nicht selber, sondern dass da einfach nicht mit dem, sag ich mal, mit dem richtigen Antwortsatz kontert wird, so von wegen, ist mir doch egal. Das ist dann irgendwie so die Sache, wenn der Mangaka, während er den Manga schreibt bzw. zeichnet, vergisst, dass tatsächlich auch Zeit vergeht, während die Sätze sagen. Das ist auch, ich finde Jojo, ich mag Jojo, aber teilweise ist das auch da so, dass die dann einfach von der Klippe fallen, die jetzt nicht 30 Kilometer weit runtergeht, aber die reden dann einfach währenddessen sie fallen. Und bei Jojo kann man das Ganze ein bisschen auf die leichte Schippe nehmen, da ist auch ein bisschen so schon verarscht, obwohl es eigentlich vor den meisten Shonen rauskam. Aber es ist halt so urkomisch, dass die dann einfach ganze Aber Sätze sagen können. bei Jojo machen die das aber auch sehr komedisch, also. Ja, das ist halt alles so over the top, dass es man nicht sagen könnte, irgendjemand Ja. würde das ernst nehmen. Und dann ist Bei es im den ganzen Endeffekt lustig. Shonen meinen die das ja wirklich ernst. Und dann gibt es so Leute, boah, geil, der will stärker Boah, werden. so Das habe ich badass. noch nie gesehen. Also kurz Ja. gesagt, stereotypische Anime-Tropes beziehungsweise Shonen-Tropes Ja. sind ziemlich großer Sand im Korn, Sand im Korn. Korn Ja, im wo du das Auge. erwähnt hast mit Oder dem auch. während Fallen noch eine Enzyklopädie schreiben, Ja. Tuaro, Mayo, Tsuno, Indexe, das ist so geil, die eine Szene, wo die irgendwie in so einem Haus sind, von der einen Tussi da, und es sind 3 Meter. Und während den 3 Metern vergehen 2 Minuten, während der Protagonist noch eine emotionale Rede hält darüber, warum er die Person, zu der er rennt, retten will. Na, Index ist Mann. ja sowieso. Ja, es hatte eigentlich eine gute Ausgangssituation, aber hat echt gar nichts draus gemacht. Ja, aber da kann man glaube ich schlecht den an, obwohl an sich müsste es eigentlich der Job des Directors sein, die Szene so zu ändern, dass sie mehr Sinn macht. Aber ich glaube, die meisten interessiert das einfach nicht. Ja, also ist auch so ein Anime, der nicht mehr Aufmerksamkeit braucht. Yes. Noch irgendwas? Was Ja, mich noch nix noch. stört, ist, wenn dann der Villain erstmal 20 Minuten lang und beseitigt seinen Plan erklärt. Aber das ist wieder so ein Das, und das Shonen-Trope. ist wieder ein Shonen-Trope. Das hast du aber auch in normalen Filmen. Ja. Weniger heutzutage, aber obwohl doch, ich glaube, die machen ja immer Immer noch mal, noch. ja, Hast du Marvel-Filme immer und noch. sowas. Ja. So, hey, ich bin böse und erkläre dir jetzt alles, was ich weiß, damit du Ja. das gegen mich verwenden kannst. Weil das Writing ist zu schlecht, um da, so dass es dem Zuschauer irgendwie klar sein kann, ohne dass ich es ihnen erklären muss. Ja, das ist auch allgemein so in solchen Szenen, wo es einfach mal besser wäre, den Gegenüber einfach zu erschießen, statt groß Ja. rumzulabern. Aber das ist weniger dramatisch. Genau. Und der Ja, Film aber dauert da nicht länger. also ich kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, aber Firefly, Realfilmserie, ähnlich wie eigentlich ist es Cowboy Bebop im Realfilm. Und da gibt's halt eine schöne Szene, wo halt jemand als Geisel genommen wird und sagt, ah, komm nicht näher, und einfach der Protagonist knallt ihn einfach ab, der den anderen gefangen nimmt und sagt, hier, räum den mal raus und fertig. Nice. Und das ist Das ist so. auf jeden Fall besser, als den da ausreden zu lassen. Ja, das ist eben, das ist sowas, deswegen sticht das auch heraus, und deswegen merkt man sich so einfach, weil das einfach besser kommt, so als ewig drauf rumzureden, so was man macht und alles. Aber meintest du nicht, wir sollten nicht über Writing reden? Ja, stimmt. Das passiert ganz natürlich bei uns. Ja, Ja. und das, obwohl Arsen nicht dabei ist. Wo ich momentan aber auch in letzter Zeit ein bisschen so meine Probleme habe, sind, wenn der Anime in einem Schulsetting ist, so halt dieses klischeehafte Schulsetting, dann, also da bin ich meistens schon etwas vorsichtiger, bevor ich den anfange. In letzter Zeit, weil einfach es so viele Anime gibt, die in einem Schulsetting sind und teilweise einfach Anime, die das einfach hineinzwingen, ohne dass es überhaupt irgendeinen Grund hat, beziehungsweise Grund haben muss. Wie zum Beispiel jetzt hier das neueste Trainwreck von der letzten Season. Seraph. Ich weiß nicht mehr den Oh, kompletten Namen, ja. Ja, Ovarino Ovarino Seraph. Seraph. Die haben sogar eine zweite Staffel gekriegt, ey. Ja. Das ist so unglaublich. Ja, da fangen das erste Drittel ist halt irgendwie in einem Schulsetting, aber ohne Grund. Also es gibt keinen Grund dafür. Die müssen nicht in einer Schule sitzen und über Mathe lernen oder so. Die sind in einer Kriegszeit und werden sogar ausgebildet ziemlich kurz danach, um Vampire zu bekämpfen. Aber das Aber eigentliche Schulsetting ist ja gar nicht das Problem, sondern einfach das, wie die es umsetzen, weil du hast in jedem Schulsetting dieselben Stereotypen da drin sitzen. yes. Also sind wir wieder bei Writing. Ja, also Weil aber es ist halt einfach so. ja, das Schulsetting, sag ich mal, es funktioniert in bestimmten Genres gut. Also Romcoms, Teenie-Drama. ja, Teenie-Drama, Romcom, solche Sachen, da kannst du In das Slice durchaus of machen. Life kannst du das auch Slice of machen, Life, ja. eben sowas. Aber dafür Da haben wir ist doch es auch ein schon Problem. so viel. So brauchen wir wirklich noch mehr. Nö, braucht man Es ist nicht einfach zu eigentlich. schreiben. Ja. Das ist das Ding. Easy Money. Ja, also da, ich sag mal, in denen funktioniert das, aber mit, sag mal, Fantasy oder Action und sowas, da funktioniert das halt einfach eben nicht. Ist Yes. einfach Es wird eher so. trotzdem gemacht, ist das Problem. Ja, das ist das Traurige. Ich bin ja immer bei sowas, mag ich es immer, wenn man irgendwie was irgendwie Cooles mit reinbringt, so Schulsetting, aber dafür noch das dazu, so. Also, Also ja, was das kannst du Passendes. machen. Eben, also zum Beispiel, wenn man Schulsetting hat und Mystery irgendwie Geistergedöns so mit reinbringt, wie bei Joker? Yoga habe ich noch nicht gesehen, aber da sogar Otome Cross Amnesia, das ist Romcom mit Mystery bissel und Schulsetting. Bissel, ja, ist nicht zwingend gut, aber man kann es machen. Es jetzt tut nicht weh, sag ich mal so. Aber das ist so ein Fall von, ja, das ist Schulsetting jetzt nicht komplett falsch gemacht. Also, meinst du damit auch solche Meisterwerke wie Ghost Stories? Ghost Falls Stories ihr habe das ich kennt. nicht Es ist halt gesehen. auch ein Schulsetting mit Kids. Und neben der Schule ist halt das alte Schulgebäude, da sind halt Geister und jede Episode halt dreht sich um irgendeinen der Geister, die sie treffen. Aber das ist so lächerlich halt generic und auch schlecht in vielen Gebieten, dass das ziemlich bekannt wurde für den englischen Dub, weil die haben sich dann einfach so gedacht, okay, der Anime ist shit, wie machen wir daraus noch einen Profit? Ah, wir machen einfach mal eine Comedy draus. Und die Voice Actor haben dann einfach immer improvisiert und es ist echt zum Schreien teilweise, als ich mir ein paar Szenen angesehen habe. Ja, Spanisch. sollte die englischen Dubber, die gehen da manchmal auch ein bisschen mit mehr Humor ran als die Ja, Deutschen. kommt immer drauf an, ob es das, ich weiß gar nicht, also ob es überhaupt so Ghost Stories einen deutschen Dub gibt, aber ich bezweifle, dass es so lustig ist wie der englische, weil denen wird wirklich gesagt, so, ey, denkt euch irgendeinen Charakter aus, der absolut nichts mit einem Kinderserie, also an sich ist es eine Kinderserie, also eine Kinderhorrorserie, aber die machen daraus halt, vom Humorstyle her ist es wie, ich weiß auch nicht, einige der westlichen Cartoons wie South Park oder Family Guy. Also aber nur vom halt Dialog her. Und das ist irgendwie schon ziemlich lustig. Nochmal zu dem Schulsetting. Man kann eine Schule ja auch nicht als Setting verwenden, sondern als Element der Story quasi. Wie Also, meinst du das? in Evangelion hast du das ja auch, dass Shinji zur Schule gegangen ist, ganz normal, aber es hat sich nicht um die Schule gedreht. Ja, da hat man Ich wirklich. weiß nicht. Teilweise war es aber einfach nur so ein Element, dass er halt irgendwie noch andere Freunde außerhalb der Ja. Eva-Piloten kennenlernt. Und wenn du eine Schule so sinnvoll einbaust, kannst du das ja machen. Aber nicht, dass du irgendwie da hingehst und sagst, das spielt jetzt komplett in einer Schule, obwohl es absolut keinen Sinn macht. Ja, bei Evan Das macht hat sie es schon ein bisschen gesagt. Sinn. Bei Eva macht das eine Menge Sinn. Ja. Das ist im Prinzip eine normale Welt, nur dass halt die Engel angreifen. Nach einer kurzen Pause und nachdem Arsene seine schöne Geschichte erzählt hat, wie er in den Tag gestartet ist, hat er sich zu uns gesellt und möchte nun auch seinen Beitrag zum Thema leisten. Bitteschön. Nun, wo unsere Helden weiter ansetzen, was wird auf der nächsten Reise passieren? Ja, das Erste, was mir halt einfallen würde, wären diese superheroischen Semi-Monologe, die halt vor allem die ganzen, sagen wir mal, Action-Titel gerne einfach reinschmeißen. Sagen wir mal beispielsweise der Machi. Der Machi fand ich ja einigermaßen unterhaltsam für das, was es war, ne? Aber was diese Shows einfach tendieren zu tun, die letzte Folge beispielsweise, hat richtig dick eingespielt, von wegen Musik und bombastisch genialer Soundtrack, richtig coole Darstellung und halt von wegen das, was auch hier, der einzige Dialog, den man da braucht, sind die Leute, die ihre Fähigkeiten schreien, wie Ala hier, Sword Art Online, Starburst, Streamer, bla bla. Und dann kommt einfach der Anime auf die Gedanken, einfach den Hauptcharakter vorzuschieben und zu sagen, von wegen, du erzählst jetzt einfach mal von deiner ganzen Motivation, wie du deine Eltern verloren hast, wofür du kämpfst, wie du jetzt vermutlich nicht sterben wirst, heroisch und Finale. Und das ist beispielsweise was, was mir immer tierisch auf den Geist geht. Ansonsten, ich könnte sagen Füllerfolgen, aber ehrlich gesagt, mich jucken solche Dinger eigentlich nicht. Bis auf sehr, sehr lange Serien, wo es halt merkbar eben die Arcs einfach in die Länge zieht. Bleach. Deswegen, ja, weswegen ich keine Animes halt über 50 Folgen schaue, kennt man ja. So Geschichten, aber ansonsten, was wirklich Animes versaut. Das Einzige, was ich jetzt noch genre-typisch sagen könnte, wären Horror-Animes, die einen zu großen Fokus eben auf, oh, wir sind irgendwo psychological, wir wollen jetzt irgendwo einen Schockmoment oder sonst was reinlegen und wir zeichnen einfach die Gesichter von den Charakteren übelst verzerrt. Beispielsweise etwas, was Higurashi sehr, sehr oft macht. Higurashi versucht so zwanghaft Horror zu sein und scheitert dabei tierisch. Ich fand das auch Ohne immer Ende. lustig. Ja, man kann es absolut nicht ernst nehmen. Es sieht einfach nur total kacke aus. Und so Geschichten machen Anime für mich definitiv kaputt. Higurashis Atmosphäre, die wenige Atmosphäre, die Higurashi zumindest hatte, die hat's kaputt gemacht. Bei Filler-Folgen muss ich aber sagen, die kannst du ja einfach überspringen. Also zumindest wenn der Anime abgeschlossen ist, also wie bei Ja, Bleach. ich Bei habe immer Naruto war es Probleme, schlimmer. ja. Bei Naruto war es schlimmer, weil das habe ich noch geguckt, als gelaufen ist. Warum Und auch es war immer. echt unver ja, warum auch immer, weil Gewohnheit. Und das war halt wirklich schlimm. Das Krasse war ja, die haben irgendwie einen Filler gemacht, der ganz okay war, so, also für Naruto-Verhältnisse. Bin So, Füller, du meinst. ja, mit der Vergangenheit von Kakashi, so. Und am Ende von diesem, weiß ich, 10 Folgen langen Filler-Arc kommt erstmal eine quasi die exakt selbe Folge, die im Origin Naruto vorgekommen ist, wo Naruto, Sakura und Sasuke auf Kakashi treffen und das erste Training haben. Und das ist wirklich so unfassbar kackdreist eigentlich. Zumal der Manga schon ziemlich weit fortgeschritten war und die eigentlich genug Material hatten, um das ordentlich durchzurocken. Und selbst als der Manga abgeschlossen war, haben die noch Filler-Folgen gemacht. Also, das ist wirklich so absurd bei Naruto. meine, ich habe immer ein Problem damit, Folgen zu überspringen, weil ich mir eigentlich denke, ich meine, ich habe auch Tool of Vroo einfach fertig geschaut. Meine Story mit Tool of Vroo war ja einfach, ich habe die erste Staffel geschaut, weil ich sehen wollte, worüber der Fass ist, ne? Hab die erste Staffel Ah. geschaut und mir gedacht, oh Gott, jetzt habe ich es endlich fertig. Das war der schrecklichste Anime, den ich jemals gesehen habe. Dann kommt jemand an, oh, das Ding hat eine zweite Staffel und ich, Idiot, sitze hier und denke mir, jetzt schaust du dir die zweite Staffel auch noch an, aber dann kannst du wenigstens jedem sagen, wieso du diesen Anime scheiße findest. Schau dir die zweite Folge an, die erste kommt um die Ecke, weißt du eigentlich, dass es auch eine dritte Staffel gibt? Und ich sitze hier praktisch Ja. schon knapp auf meiner Tischkante rum und denke mir, Aber beispielsweise eine interessante Geschichte mit Filler-Folgen, wo die Meinungen auch sehr, sehr gespalten sind, sind die Endless Eight bei Haruhi Suzumiya. Ehrlich gesagt, Ja. weil es gibt jede Menge Leute, die sagen, von wegen, das ist der größte Schwachsinn überhaupt, weil, was ich verstehen kann. Es sind 8 Folgen, wo nur die minimalsten Details geändert wurden. Ich habe so beispielsweise aber auch komplett durchgeschaut. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht wieso, aber es hat mich nicht sonderlich gestört. Selbst wenn es 8 Folgen immer wieder das gleiche waren. Ich fand es immer relativ unterhaltsam und okay, ich komme super seltsam wir selber dafür rüber. Ich fand es relativ interessant, von wegen, selbst wenn die Folge sich immer wiederholt hat, diese kleinen Details rauszupicken. Ja, Ja. ich glaube, ich finde als Konzept diese Endless Eye ziemlich cool. Nur halt dass es tatsächlich auch umgesetzt wird, ist halt irgendwie sehr weird. Was Also. mich viel mehr angepisst hat bei der Endless Eight, weswegen ich die auch im Endeffekt nicht gut fand, also komplett betrachtet, ist die Tatsache, wie sie die Endless Eight aufgelöst haben. Weil sie die ganze Zeit einen teasen, seit der ersten Kackstaffel, und zu sagen von wegen, oh, wir machen eine Romanze mit Haruhi und Kion und man wartet eigentlich nur drauf und sie teasen einen immer weiter. Und bei Also Haruhi bei Suzumiya. Romcoms kannst du lange warten. Ich weiß, aber bei Haruhi Suzumiya, ich habe wirklich drauf gewartet, weil das ist jetzt nicht wirklich die typische Rom-Com, kannst du auch nicht sagen. Ja. Und da habe ich gedacht, von wegen bei dieser Endless Eight, wenn sie schon so einen riesen Aufbau drum haben, wenn sie das Ganze eben 8 Folgen lang in die Länge ziehen, weißt du, dann erwartet man irgendwo ein Tradeback. Und ich Idiot, als naives Stück, was ich damals war, denke mir natürlich von wegen, oh, die machen bestimmt die Romanze, es kommt der Kuss, von wegen, die warten ja eigentlich nur drauf, von wegen, irgendwas muss doch diesen Sommer passieren. Was denkt man sich denn, was jeden Sommer passiert? Was machen denn andere Animes dazu? Wir müssen doch Hausaufgaben machen. Yes. Yay! Wow! Ich habe gerade, keine Ahnung, 2 oder 3 Stunden, wie lange es jetzt auch tatsächlich war, von wegen einfach immer wieder dieselbe Vorstellung. Und was bekomme ich dafür in der 2-Minuten-Szene, wo ich sehe, diese Hausaufgaben machen? Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass du halt alle hintereinander schauen konntest. Und die Leute, die damals die zweite Staffel Woche für Woche schauten, haben wirklich 2 Monate immer dieselbe Das ist Folge. schrecklich. Und die hatten wirklich jede Woche immer so ein bisschen die Hoffnung, okay, jetzt nächste Woche wird es aber anders sein. Ja, Und gut, das haben kann es ich mir denken, geschaut ja. und haben gemerkt, oh fuck, es ist wieder dasselbe. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. 2 Monate. Ich kann mir vorstellen, dass Das. einige Leute den Anime da gedroppt haben. Ja. Ja, Hätte ich ich, glaube fand ich, auch den. gemacht. Ja, Aus ich fand gutem den Grund. sowieso nicht so. Die zweite Staffel habe ich, glaube ich, habe nicht mal die Hälfte gesehen, weil, also nicht nur die Endless haben mich irgendwie genervt, sondern auch diesen. Es war noch zweite Staffel, wo sie auch diesen Film gedreht haben, diesen Superheldenfilm irgendwie, oder? Ja, aber ich fand Haoe. das teilweise lustig noch. Das Nee, war also lustig nicht hier mein und da. Humor. Auf jeden God is Fall, not also. great, but Haruhi is. Ja, es Jetzt ist. Handzeichen, wer die Referenz verstanden hat. Das kann doch eh keiner sehen. Ja, das. Ja, ich verstehe den Jetzt Joke. bombt den Witz noch nicht einfach so, aber trotzdem. Hat denn irgendjemand jetzt hier tatsächlich. Nein. Die Endless Eight habe ich nicht zu Ende gesehen, nein. Nein, nein, nein, nein, Aber was meinst du? Ob du die den Joke Referenz. verstanden Den hast? Joke? I've. Ja. Ah, nein. Ich habe einfach nur aus Reflex gedacht. Ich hab's nicht wirklich erwartet. Ist in Ordnung. Okay. Gut. Was war der Joke? Wenn du ihn erklärst, wird er bestimmt besser. Nein, wenn ich ihn erkläre, wird er ziemlich erbärmlich. Deswegen werde ich das Das. nach der Aufnahme machen, wenn ihr das mithören wollt. Ja, schade. Bezüglich Filler, was ja noch schlimmer als Filler ist, finde ich, sind Recap-Folgen. Die sind ja meiner Meinung nach noch Ja. schlimmer, weil da Ja. ist wirklich, du siehst einfach nur das, was du bereits gesehen hast, Hey, ich meine, komprimiert. Recap-Folgen können ihren Platz haben, was allerdings ich wichtig finde bei Recap-Folgen, dass sie auch wirklich gut dargestellt sind. Das sind nicht nur einfach Zusammenschnitte zeigen, was man sich Ist aber eigentlich oft bei so. Recaps. Ja, eben. Das Meist, ja. finde ich eigentlich schade, weil ich meine, das ist. Prinzipiell, das ist das, was Recaps sind, sagen wir mal ehrlich, von wegen eigentlich nur Zusammenschnitte. Aber wenn mein Gedanke wäre bei einem Recap, dass man daraus ein bisschen mehr machen kann, dass man das ein bisschen größer aufzieht, vielleicht nochmal ein extra Musikstück unterlegt oder sonst was. Ein Beispiel dazu wäre, was ich ziemlich enttäuschend fand, war beispielsweise hier das Shingeki no Kyojin Recap, was eigentlich eine totale Verschwendung war. Gerade bei einem Anime von wie Shingeki no Kyojin, wo ziemlich Budget dahinter steckt und so weiter, könnte man meinen, dass die da in eine Folge, die zwar nur das erzählt, was schon passiert ist, aber dass sie da ein bisschen Arbeit reinstecken, wenn sie es uns schon füttern. Lustigerweise haben Recaps teilweise auch ein bisschen einen Grund. Höchstwahrscheinlich ist das ein bisschen eher sugarcoated, aber ich habe den Anime halt Shirobako gesehen und das ist halt so eine Art, wo ist Slice of Life, aber halt über erwachsene Menschen, die in der Anime-Industrie arbeiten und da sieht man halt ein bisschen so was, so der Hintergrund zwischen einer Recap-Episode ist, weil es sind dann nämlich so unter extrem Zeitdruck. Und die sagen so, okay, wenn wir morgen nicht eine neue Episode fertig haben, dann haben wir einfach mal eine Woche lang ein Loch. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir eine Recap-Episode. Und also, okay, wir hassen es zu machen, aber wir müssen es machen, weil sonst kommen wir nicht mit dem Zeitplan hinterher. Weil das ist wirklich es ist wirklich teilweise knapper, als man denkt. Und bei zum Beispiel Anime, ich mag den Anime zwar nicht so sehr, aber bei Madoka Magica oder so kann man das ziemlich gut sehen, weil die Version, die im Fernsehen lief, war fast vielleicht 20% an dem Detail von Hintergründen und so, wie es die Blu-ray-Release war. Weil in der Blu-ray-Release hatten die ja nochmal Zeit, irgendwie alles nachzuarbeiten und nochmal neue Details hinzuzufügen. Und im TV-Release sieht man wirklich teilweise kaum was, einfach meist irgendwie weiß im Hintergrund mit ein paar Details, weil die einfach halt eine Deadline hatten, die sie nicht überschreiten durften. Ja, ist bei Manga ist es ähnlich. Also ich bin jetzt nicht so der Manga-Leser, aber was ich gelesen habe, zum Beispiel gab es immer so ganz nett von der Seite, dass die da so Vergleich gemacht haben zwischen was in der Zeitschrift rauskam und als der Manga-Band dann nochmal rauskommt, was da so geändert worden ist. Ich kann Recap-Folgen teilweise auch verstehen, wenn es, sag ich mal, wenn es läuft, so wenn du einen Arc abgeschlossen hast und sowas und eine Pause irgendwie dazwischen war, dass dann nochmal aufgefrischt wird. Was war, was ist, was so der Status quo, so, da kann ich es noch irgendwo verstehen. Das kann ich Ja. bei, aber selbst so eine lange Serie wie Legend of the Galactic Heroes, das 110 Episoden hatte nicht eine einzige Ja, Recap-Folge. das ist ja auch eine gute Serie, nehme ich mal an. Aber es gibt auch Ja. schlechte Serien und die vergisst man halt schnell. Das ist ja das Problem. Ja. Also, das ist ja auch der Grund, warum One Piece zu einem Drittel aus Recap besteht, jede Folge immer. Wenn sie da 5, 6 Minuten am Anfang nochmal erzählen, was die letzte Folge passiert ist. Obwohl in der letzten Folge nichts passiert ist, quasi. Aber bei so Shonen, da kann man es irgendwie verstehen, weil die Zuschauer, also die Großteil der Zuschauer sind, haben höchstwahrscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne von, sagen wir mal, 5 Minuten am Stück. Und dann könnte es eventuell auch hilfreich sein, da ein Recap zu haben manchmal. Ja, dann sollen die sich halt Zusätzlich eben. dazu hat eine Folge sowieso keinen Content, da können wir auch noch mehr Non-Content reinquetschen. Genau. Die einzig guten Recap-Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind tatsächlich von Phantom Requiem for the Phantom, weil da hattest du. In der Recap-Folge hast du dich halt auf einen bestimmten Charakter konzentriert. Der Arc war abgeschlossen und im Recap ging es dann um einen bestimmten Charakter und du hattest dann teilweise neue Szenen zu dem Charakter und das fand ich dann so gesehen sinnvoll oder gut gemacht oder zumindest kann ich das dann noch, sag ich mal, respektieren im Gegensatz so, wir klatschen jetzt einfach mal alle möglichen Szenen aneinander, die es so gibt. Okay, also hast du noch irgendwas? Nein, ganz ehrlich, es gibt nicht so viele Dinge, die Animes für mich wirklich versauen. Ich meine, wenn ich könnte jetzt Sachen nennen wie wieder Panty-Shirts und Wait, übertriebenes Edgy oder das ja. hatten wir schon Ich anders, hab, ja. ich hatte mal letztens so einen kleinen Blick auf dein Mal geworfen und da hatte ich gesehen, dass du Evangelion 6 von 10 gegeben hast und Oh. Ende Evangelion 5 von 10. Und da würde ich vielleicht mal so, weil an sich kann es nicht wegen objektiven Gründen sein, weil Nein, nein, nein. ja, da können wir vielleicht ein paar Dinge finden. Meine MAL ist nur meine komplett subjektive Auffassung, wie ich den Anime wirklich Ah. genossen habe. Das Ding hat keine objektive Bewertung. Ja, okay, aber das ist ja dann das Gute, weil dann kannst du ja die Sachen nennen, die bei Evangelion dir nicht so gefallen haben. Jetzt? Ja, Weil das können wir uns auch für einen anderen Podcast aufheben. bei Evangelion, das Würde würde das so nicht. viel sein? Nein, Naja. das würde nicht so viel sein. Die Sache ist die, dass Evangelion zusammen. Das Problem, was ich bei dem Thema für mich persönlich sehe, weil es gibt nicht viele Dinge, die für mich ein Anime komplett kaputt machen. Es gibt eher so kleinere Dinge, die Animes einzeln für mich teilweise. Warte mal, ich kann dir gerade mal ein Beispiel raus. Mir fällt nur gerade der Titel beispielsweise nicht eine Sekunde. No problem, ich muss es nicht editieren. Ja, ja, Ja gut, das. wenn er nur einen Haufen Smalltalk rausschneiden muss, ich meine, ne? Ja, also ist ja nicht das Problem, ne? Ich kann es am Ende eh so umeditieren, dass ich dann besser dastehe als ihr so. Schneid Ja, einfach noch ein paar wie es jeder anständige Am YouTuber Ende eben macht, beleidigt ja. Asan einfach alle hier. Genau, vom Igeljäger hatte ich auch schon Ja. ein paar kritische Aussagen. Die kann ich alles schon passend zusammenschneiden. find's jetzt gerade nicht. Aber sagen wir mal beispielsweise eine der kleineren Dinge, die mir beispielsweise bei Monogatari immer sehr, sehr sauer aufgestoßen haben. Mein allererster Eindruck von Monogatari war sehr, sehr negativ. Und auch wenn es sich nicht über die ganze Staffel erstreckt, so ist das ein relativ gutes Beispiel für das, was ich meine. Beispielsweise bei Monogatari wäre es, dass die einzelnen Panty-Shots, gerade in der ersten Staffel. Beispielsweise die allererste Szene, die man hat, ist ja, wie Araragi über die Straße geht und er sieht, wie der Rock von so einem Mädchen halt hochflattert. Und dann unten ist so rechts ein Timer, wie lange er die Zeit hat, von wegen da hinzuschauen, so Geschichten. Ne? Das sind diese kleinen Einzelheiten, die sich durchziehen würden. Erstreckt man es auf total die minimalistischen Details. Wie beispielsweise bei Danmachi. Danmachi hat mich tierisch angepisst. Ein Detail, worauf ich tierisch geachtet habe, was mir den Anime super, super versalzen hat, war die Tatsache, dass jedes Mal, sobald der Anime in den Dungeon reingeht, dass einfach die Haare von Bell angefangen haben zu leuchten. Die hatten wirklich so ein. Die Was? hatten. Die hatten ja, du musst mal drauf achten. Schau dir mal Screenshots oder sonst was an. Sobald der Anime in ein Dungeon geht, Bell hat normalerweise weiße Haare, ja? Wenn der Anime in ein Dungeon schaltet, dann sind die super, super stolz offensichtlich gewesen auf ihre Glow-Effekte. Und Bells Haare fangen wortwörtlich an, die haben eine Aura um sich rum. Du siehst wortwörtlich, wie das Weiß rausfadet. Das ist ein Glow-Effekt. Bei Danmachi ist das aber nicht das einzige Problem. Nein, aber das ist eines dieser Dinge, die für mich persönlich Animes tierisch, tierisch auf den Sack gehen. Ist nichts, weswegen ich eine Serie wegschmeiße. Wie gesagt, ich fand Danmachi immer noch relativ gut für das, was es sein wollte, klar. Aber das sind diese kleinen Dinge, die ihr tierisch auf den Geist gehen für Shows, die dann das Rating nochmal ein bisschen runtersetzen oder sonst was. Nochmal ganz kurz, der Grund einfach nur, weil ich Evangelion genannt hatte, waren Ja. einfach, weil vielleicht hilft es dir, so ein paar Dinge zu finden, die jetzt nicht für jeden partikulär schlimm wären. Also, ich kann dir relativ kurz zusammenfassen, wieso ich Evangelion nicht so gut bewertet habe. Das war einfach die Tatsache, weil Evangelion ist schwierig. Evangel Schwierig. ja, es ist schwierig. Evangelion ist, wir hatten ja schon im letzten Podcast hier, wo du, ich glaube, das haben wir bei Thaddeus gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Übersicht schon komplett wieder verloren. Aber da hatten wir War drüber auch relativ lang. geredet. Da hatten wir drüber geredet, die Must-Watches unter den Shows, ne? Evangelion habe ich ja als eine von diesen Must-Watches ebenfalls genannt. Stehe ich auch zu, weil Evangelion ist kein prinzipiell schlechter Anime, aber Evangelion hat für mich zwei dicke Schwächen, die sind halt größtenteils subjektiv, weil wir haben auch schon drüber geredet, deswegen Präsentation vielleicht. ich nicht zwangsweise Präsentation, aber ich bin mir sicher, das könnte man wegargumentieren. Oder man könnte sich auf jeden Fall Stunden drüber unterhalten. Dafür müsste ich selber Evangelion nochmal schauen. Es ist sehr, sehr, sehr lang her, Ja, dass ich bald. Evangelion geschaut habe. Also bald kommt der Blu-ray-Release raus. Ein guter Grund, da nochmal ist, nochmal zu sehen. Wahrscheinlich. Ich schaue generell im Moment relativ viele der größeren Shows, also größeren Shows von den Namen her nochmal durch. Also beispielsweise werde ich jetzt demnächst nochmal Ergo Proxy rewatchen. Aber wie dem auch sei, was mich bei Evangelion angepisst hat, waren größtenteils zwei Sachen. Das waren einmal der Maincast mit Shinji und seinem Daddy-Komplex. Telefon. Yes. Wer war das jetzt? Was war bei So. Lixer? Achso, okay. Oh, das wird so ein Und Spaß, das zusammenzuschneiden am Ende. zweitens ist, was ich an Evangelion nicht mag, ist schlichtweg das Ende von der normalen Staffel. Einfach weil ich sehe es nicht, ich habe, oder zumindest als ich es gesehen habe das letzte Mal, habe ich es nicht so gesehen, dass Du es hast so nicht ein Unf. verstanden, Ende. Das kann es gut, von mir aus, das kann es gut sein, aber von wegen, was mir gar halt kam, es ist nicht dieses super deep End, es ist einfach nur, es ist das, was es ist. Es Potential. ist super deep und du hast keine Ahnung. Was ist super deep? Okay, Von Evangelion. ich wollte es ein bisschen komödisch halt beschreiben, aber das Lustige ist, eine der Dinge, die Evangelion so genial machen für mich, sind auch das Die Ende. Charaktere. Die Charaktere und das Ende. Das ist das Lustige. Deswegen Ja, ist es halt so ein krasses Kontrast mit ich dir. habe mich, hab mich seit einer ganzen Weile gescheut, Evangelion nochmal durchzuschauen. Das ist genau gleich. Und Evangelion war einer mit unter der ersten Animes, die ich geschaut habe. Zusammen mit Elfenlied und Death Note und so Geschichten. Und Elfenlied und Death Note sind genauso zwei Animes, die ich absolut mich sträube, eigentlich nochmal zu schauen, weil ich ganz genau weiß, dass die Meinung, die ich. Beispielsweise Elfenlied fand ich klasse. Also das war der erste Anime, den ich geschaut habe. Kann man es mir übel nehmen? Es war was anderes. Ja, und Ja, okay. heutzutage wäre deine Meinung wahrscheinlich um einiges anders. Ja, exakt. Und deswegen will ich Elfenlied eigentlich nicht nochmal schauen. Eigentlich brenne ich darauf, Elfenlied nochmal zu schauen, weil ich hab's wirklich gut in Erinnerung. Oh, das wäre gut. Dann machen wir Review drüber und bash es. Mir ist komplett bewusst, allein schon an die Szenen, an die ich zurückdenke, die ich mich erinnere, beispielsweise die Szene mit dem Köter, die Szene mit Nana auf dem komischen Kackfriedhof da. Ich weiß, dass ich den Anime kacke finden werde. Und so ähnlich ist es bei mir mit Death Note. Death Note habe ich auch total beschissen gefunden, sobald die zweite Staffel angefangen hat. Und Evangelion ist halt was Ähnliches für mich. Am besten schaust du einfach Elfenlied nochmal und gleich danach schaust du Evangelion, damit du es mehr appreciaten kannst. Yes, weil das ist echt oft auch der Faktor, weil viele Leute fragen sich bei mir so, warum schaust du so viel Shit? Und ich habe darauf jetzt, ich habe jetzt ein bisschen bessere Antwort drauf. Erstens, ich will ja heute eine gebildete Meinung zu den neuesten Anime haben, aber auch gleichzeitig, durch schlechte Anime kann ich die besseren weitaus eher wertschätzen. Das stimmt. Das ist auch so ein faszinierendes Gespräch, das ich letztes Mal hatte. Von wegen einer aus meiner Freundesliste, mit dem ich halt genau mal Animes geschaut habe, mit dem ich meinen ersten YouTube-Channel noch gemacht habe und so weiter. Guter Freund von mir. Der hat halt mit mir ganz angefangen, Animes zu schauen. Wir haben dann halt Rosario Vampire beispielsweise noch geschaut und so weiter. Und das waren halt auch immer noch meine ersten Shows, ne, die ich teilweise immer noch gut fand, weil es einfach was anderes war. Und ich habe dann halt angefangen, meine eigenen Shows zu schauen, und irgendwann habe ich dann festgestellt, Ecchi ist ja eigentlich ziemlich kacke, genauso Shonen und genauso, geht jetzt doch viel besser. Dann habe ich angefangen, meine Anime-Reviews, und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, wo ich den Dialog mit dem hatte, von wegen, dass er gemeint hat, von wegen, da hatten wir einander zu einer Teilserie geschaut, also recht neu. Hat er mir gesagt, von wegen, ja, du Arsene, sag mal, ist das nicht eigentlich kacke, von wegen, die ganzen Shows, die ich dir zeige, findest du alles scheiße und bla und bla, und du bist total zynisch geworden. Ich sitze da von wegen, ja, nee, aber die Shows, Also, die ich mag, die finde ich dann doch deutlich ey, besser. also wenn der dich zynisch findet, dann müsst ihr uns erstmal hier kennenlernen. Eher in so einem Podcast, ich weiß nicht. Das wäre bestimmt lustig. Auf jeden Fall, er ist der Typ, der jede freie Zeit, die er verbringt, der Fairy Tail und Konsorten verbringt. Oh, Und das wäre so lustig. Ich glaube, der wird nicht viel Spaß haben. Boah, ich müsste mir echt hier es wird Honig einseitig hinstellen für lustig. das Fingerlecken. Ja. Ja. Also seine Lieblingsanimes, wenn ich mich, also er hat mir empfohlen, hat er mir beispielsweise, er mag kein Kiss Exist, das sei geschenkt. Wow, Aber das ich ist nicht meine, schwer. Fairy Tail ist einfach nur Kiss Exist im Action Shonen, aber was soll's. Was er schaut, ist, wie gesagt, Fairy Tail ist Naruto, sind generell die großen drei. Sind Action Shonen, sind dann Machi, Sword Art Online erste Staffel. Und so Geschichten halt. Nanatsu no Taizai. Ja, Seven Deadly Sins ist noch ganz okay. Allein schon aus dem Grund, dass es nicht fucking für immer läuft und zu Ende ist. Ich Und es finde, wahrscheinlich auch nichts wiederkommen würde. ich weiß nicht, ich habe irgendwo Angst weiterzuschauen. Ich stehe gerade bei Folge 7 von, keine Ahnung, wie Platz 21 Ah. oder so. Ich hab's nur Und jede, ich hab's halt geguckt, als geehrt hat, und habe ich jede Woche eine Folge gesehen. Das war halt im Vergleich zu dem Shit, den ich sonst noch geschaut habe, relativ Mittelmaß, also. ich meine, mal abgesehen von, wie heißt die hier Elizabeth, von wegen die weibliche Hauptprotagonistin, Ah, oh ja, Gott, ja, das die ist ist. aber nur Fanservice. Ja, sie ist Cancer wie sonst was, aber ich finde den Rest von den Ja, die Deadly haben. Sins bisher. Ich meine, ich habe bisher nur gesehen Ban und die Riesin, wie auch immer sie nochmal hieß. Beide Ja. fand ich super sympathisch. Ja, die Charaktere an sich sind halt alle sympathisch, vor allem weil deren Hintergrund innerhalb der Serie halt so erklärt wird, dass sie interessant bleiben, aber gleichzeitig nicht zu langsam alles wird, weil teilweise nehmen schon sich echt dann wirklich 10 Folgen oder so, um einen Charakters Hintergrund mal zu erklären. Und das geht dann wirklich in 2, 3 Folgen und dann geht's weiter mit der Action. Ja, schon richtig. Und dementsprechend würde ich sagen, ist Taizai noch eine der weniger schlechten Shows, die man sehen kann. Auch nicht wirklich was Besonderes, aber Zeitvertreib ist ganz okay. Vor allem den Zeichenstil, den sie angeschlagen haben, fand ich sehr, sehr interessant. Sehr ansprechend vor allem. Es war interessant, dass sie da mal wieder was Neues probiert haben. Das gesamte Setting ist ja relativ unique in dem Sinne, wenn man es mit Animes aus demselben Genre und Setting vergleicht. Ja, schon im Mittelalter-Setting sage ich insgesamt selten, sag ich mal. Wenn, dann ist es immer so. Nicht nur das, auch mit den Seven Deadly Sins beispielsweise. Ja, meine ich ja. Also, Ja. ja, stimmt, als Prinzip. Also, Genau. ja, sehr schön, dass wir jetzt noch Asen geht off topic und die Regel hilft ihm Bitte, dabei. war das denn jetzt schon wieder off topic? Nee, es ist einfach immer sehr schön, wenn du anfängst zu reden, wohin sich das Ganze dann entwickelt. Ich rede halt Sag gerne über ich. Anime, sorry. Ja, nee, Zukunft, in Zukunft tue ich das bei dir auch immer ankündigen. Ist vollkommen in Ordnung. Es Oh, ist es geht off darum, okay. topic. ja, darum haben wir dich doch hier. Damit du Das ist der reden. Grund. Genau. Das Sonst ist ein sind die bisschen Podcasts traurig, zu ehrlich kurz. gesagt. Sonst sind die Ja, zu kurz, wir brauchen jemanden, genau. der redet. Ja. Ich Ich kann denke. dir noch ein paar Anekdoten aus meinem jungen Leben erzählen, wenn ihr Oh, möchtet. das Oh, ist nicht nice. schlecht. Oh ja, Das kann man dann noch in schieß die Outtakes nehmen, aber dann. Sei so nett und lass mich vorher erfahren. Das kannst du in ein komplett neues Video machen. Genau. Das wird dann der nächste Podcast nächsten Sonntag, wo ich Der bestimmt pünktlich sein werde. Asam-Podcast. Genau, Ja. Asans trauriges Leben von Weep 101. Oh ja, ich habe schon gesagt, ein Outtake-Podcast kommt bestimmt. Und Ja, dann und packe ich auch mit. noch Eagles-Jäger ganzen Beleidigungen rein, so Ja, gegen das YouTube war echt Deutschland. schlimm, ne? Ja, das war ja Wahnsinn. Ja, brutal. Also, da musst du aufpassen, dass du nicht verklagt wirst, deswegen. Du bist aber auch echt über jeden einzelnen YouTuber hergezogen, Ja, ich hasse alle. ne? Ich verstehe. So viel dazu. Ich denke, wir beenden das hier, bevor es jetzt noch weiter abdriftet. Es war sehr schön, auch schön, dass Arsen dann doch noch seine Expertise hierzu beitragen konnte. Deutsch YouTube ist wirklich kacke, ehrlich gesagt. Schneid das ohne Kontext einfach an den Anfang des Podcasts, bitte. Ja. Oh ja. Oh, das wird so schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an meine Gäste, dass sie da waren. You're welcome. Hi. Ja. Tschüss. Bye bye. Ja, tschüss. Bye.